Kleid klingen wie Flöten so süß. Wie Stimme der Engel im Paradies. Und wie erwacht in seliger Lust, was spülen die Wasser ihm um die Brust. Es ruht